Das Krähennest. Das Krähennest. Das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Krähennest hier, heute mit Bernd Pirat, und ich habe mir diesmal drei Gäste dazu geholt, die zu einem aktuellen Thema was sagen wollen. Ich möchte euch bitten, euch erstmal für die Zuhörer vorzustellen. Ja, hallo, mein Name ist Christina Worm, ich bin Backschafter. Ich bin Listenkandidatin Platz 5 in NRW und meine Themen sind die Sozialpolitik, deswegen bin ich heute hier. Ja, und ich bin Cornelia Otto, auch bekannt als Nene oder Tikachu, und ich bin Listenplatz 1 in Berlin und ich habe mich auch sehr stark mit Sozial- und Arbeitsmarktpolitik beschäftigt. Ja, und ich bin Thomas Küppers, bin der sozialpolitische Beauftragte der Piratenpartei, und ich glaube, ich habe mich auch ein bisschen mit Sozialpolitik und Arbeitsmarkt und sowas beschäftigt. So, und wer jetzt ganz genau aufgepasst hat, kann sich schon fast denken, dass wir über Sozialpolitik reden wollen und Arbeitsmarktpolitik. Und da gab es ja jetzt aktuell das Stichwort Agenda 2010, und zwar die Verkündung vor 10 Jahren. Und ich wollte gerne von euch drei einfach mal wissen, woher die Agenda 2010 gekommen ist und was dahinter gesteckt hat. Ja, soll ich mal ein bisschen anfangen? Also 2003 war das gute Deutschland nicht in der allzu besten wirtschaftlichen Verfassung. Und wir hatten ein immenses Problem im Bereich des Arbeitsmarktes. Wir hatten viele Arbeitslose und es war auch nicht so die große Aussicht, von der Arbeitslosigkeit wegzukommen. Und dann hat Schröder damals am 14. März 2003 die Agenda 2010 verkündet, die halt umfangreiche Reformen im Bereich der Wirtschaft, Ausbildung, Bildungspolitik, Arbeitsmarkt, Krankenversicherung, gesetzliche Rentenversicherung und in der Familienpolitik mit sich geführt hat. Ja, und schlussendlich, was man vielleicht als die positive Seite von Agenda 2010 betrachten kann, haben wir sowohl unsere Wirtschaft als auch unseren Arbeitsmarkt in Schwung gebracht. Die negative Seite ist allerdings, wie haben wir es geschafft? Und zwar durch eine unheimliche Zunahme von prekären Beschäftigungsverhältnissen. Das heißt, Leute, die in sogenannter Leiharbeit oder genauer gesagt Zeitarbeit sich befinden, oder zum Beispiel 450-Euro-Jobber jetzt neu, damals noch 400-Euro-Jobber sich befinden, oder sogar die 1-Euro-Jobs. Ja, und ich kann auch noch was zu diesem bisschen der Idee dahinter sagen, wenn ihr wollt. Ja, klar. Also die Idee war eigentlich, damals gab es so einen Trend dahingehend, dass eben der ökonomische Liberalismus, den man auch dann später abwertend mit Neoliberalismus eben bezeichnet hat, der auch darunter bekannt ist, dass es darum ging, einfach auch zu deregulieren und den Staat sozusagen nur noch als Manager zu sehen, der zwischen irgendwelchen Private-Public Partnerships oder so Unternehmen dann das Ganze managt. Also praktisch, dass der Staat als Monopolist im Hintergrund tritt und dann die ursprünglichen Aufgaben des Staates, wie zum Beispiel jetzt für den Arbeitsmarkt zu sorgen mit der Arbeit, damals hieß es ja noch Arbeitsamt, das wurde dann in eine Jobagentur umgewandelt, und die Idee dahinter war, dass der Markt das Ganze einfach besser steuert und die Marktprozesse das sozusagen besser regulieren. Und es war eigentlich eine sehr arbeitgeberfreundliche Reform, die aber, wie Thomas auch schon gesagt hat, leider dann auch insofern nach hinten losging, dass sie eben massiv ausgenutzt wurde, dass eben diese ganzen atypischen Beschäftigungsverhältnisse dahingehend geführt haben, dass eben sehr unsichere Arbeitssituationen für die Arbeitnehmer entstanden sind, auch ganz viele prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Wir haben heutzutage also der Umfang der prekären Beschäftigungsverhältnisse ist momentan bei fast 25% aller Beschäftigungsverhältnisse überhaupt. Das heißt, jeder Vierte ist in so einer Situation. Und das ist natürlich jetzt auch eine große Gefahr auch für unsere Sicherungssysteme, für unsere Sozialsysteme, auch die umlagenfinanzierte Rente und so weiter. Das heißt, die eigentlich ursprünglich angedachte Idee hat sich im Nachhinein jetzt größtenteils als Verursacher neuer Probleme herausgestellt und die positiven Effekte, die jetzt auch immer wieder wiederholt werden, das hat ja auch Rösler jetzt im Armutsbericht gemacht. Wir haben jetzt ganz viele Leute in Arbeit, die verdienen halt nur nicht genug, um davon zu leben. So könnte man es jetzt eigentlich auch auf den Punkt bringen. Und diese ursprüngliche Idee war eigentlich diese Liberalisierung des Marktes, um die Marktprozesse sozusagen als neues Regulativ einzuführen. Ja, ich möchte da gerne immer eine Nachfrage reinsetzen. Ihr redet immer von prekären Beschäftigungsverhältnissen, 400-Euro-Jobber etc. Für die Leute, die das vielleicht noch nicht so kennen, ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, aber könnt ihr das so ein bisschen nochmal aufdrösen, was genau dahinter steckt? Was bedeutet ein 400-Euro-Job, was bedeutet prekär? Einfach nur mal wirklich mal ganz klar zu sagen, worüber wir reden. Also prekär heißt eigentlich im Grunde genommen, dass der Mensch von seiner Arbeit nicht leben kann. Oder nur am ganz unteren Ende der Nahrungskette sozusagen, also der wirklich aufstocken muss teilweise oder teilweise ganz im Grunde genommen in Armut lebt. Also man kann sagen, es sind armutsnahe Arbeitsverhältnisse, auch Working Poor genannt. Das sind nicht nur 400-Euro-Jobs, das sind auch die Jobs, wo Menschen in Schicht und Vollzeit 6 Tage die Woche arbeiten und am Ende 900 netto rausbekommen. Es sind die atypische Beschäftigungsverhältnisse, also auch Zeitarbeit, Leiharbeit, Kurzarbeit. Kurzarbeit war jetzt auch im Sinne der Konjunkturpolitik vielleicht eine sinnvolle Maßnahme, aber dass man eben Teilzeit arbeitet oder eben in den Beschäftigungsverhältnissen, wie Thomas es schon gesagt hat, zu 400-Euro-Jobs oder man hatte eine Zeit lang auch die 1-Euro-Jobs als Maßnahmen. Das waren meiner Meinung nach indirekte Subventionen der Arbeitgeber, die einfach da das ausgenutzt haben und da gab es zu wenig Regulative. Deswegen wäre sinnvoll, Mindestlohn zu fordern, von dem die Menschen leben können. Ja gut, auf die... Ja, mach du. Es gibt so Beispiele, wo wirklich eine Vollzeitkraft entlassen wurde. Es wurden 300-400 Euro, jetzt 450-Euro Kräfte eingestellt, weil man die Sozialversicherungsbeiträge natürlich nicht in dem Umfang bezahlen muss, wie jetzt für Vollzeitbeschäftige. Und was bei diesen ganzen prekären Arbeitsverhältnissen natürlich auch noch zu beachten ist, ist einfach, dass das über kurz oder lang, das führt uns tatsächlich in die Altersarmut. Genau. Ja gut, das zeigt zumindest auf, in welche Richtung, welche politischen Instrumente den Arbeitgebern an die Hand gegeben wurde, mit denen sie arbeiten konnten. Was ich mich jetzt frage, ist das vollkommen unreguliert gewesen. Also konnten die wirklich, wie gerade gesagt, eine Frau entlassen oder einen Arbeitnehmer entlassen und 3 neue einstellen auf 450-Euro-Basis? Gibt es da eine Grenze oder ist das wirklich, ich sag mal so, dem Wildwuchs überlassen? Also, möchte vielleicht jemand anders antworten, sonst antworte ich. Also soweit ich weiß, bei den 400-Euro-Kräften gab es keine Regelungen. Also man durfte jetzt nicht irgendwie bei 3 Vollzeitbeschäftigten darf man 300-400-Euro-Kräfte oder sowas. Das war halt wirklich offen für alle. Bei den Leiharbeitern sieht es ein bisschen anders aus. Die sollten eigentlich bezahlt werden wie betriebsangehörige Arbeitnehmer. Aber man konnte das in den Tarifverträgen ausschließen. Und davon haben natürlich ganz viele Firmen auch Gebrauch gemacht. Also auch gerade diese befristeten Arbeitsverhältnisse. Ich glaube, inzwischen ist die Regel so, dass zum Beispiel an vielen Orten gesagt wird, okay, spätestens ab 18 Monaten, so müssen die Festverträge kriegen. Man versucht das inzwischen schon einzudämmen. Man versucht da auch gesetzgebend einzuwirken darauf hin, dass die Leute eben übernommen werden und dass das wirklich nur für konjunkturelle Schwanken auch genutzt wird. Dafür war es vorgesehen und dafür ist es sicherlich auch sinnvoll, wenn es wie eben gerade auch schon gesagt, so ist, dass die den gleichen Lohn kriegt, diese Equal Pay Regelung. Und das ist aber größtenteils nicht so momentan hier in Deutschland. Deswegen, es gibt eine Liquid-Feedback-Initiative, die das ja auch fordert. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon im Wahlprogramm haben, da müsste ich jetzt mal kurz nachgucken. Equal Pay ist, glaube ich, sogar schon im Wahlprogramm bei uns drin. Ja, also die Grundzüge von Equal Pay werden im Wahlprogramm genannt. Also genau. Um das mal ganz kurz zu sagen, ist halt die gleiche Bezahlung für die gleiche Arbeit. Das heißt, wenn jemand zum IG Metall-Tarif bezahlt wird, dass halt der Leiharbeiter halt auch ungefähr in dieser, nicht ungefähr, genauso eingruppiert wird. Und unsere Forderung geht darüber hinaus, dass wir nach französischem Modell einen Aufschlag bekommen. Also in Frankreich bekommen die Leiharbeiter zu dem normalen Tarif dann nochmal 10% Aufwandsentschädigung dabei, weil sie halt ein unsicheres Verarbeitungsverhältnis haben und weil sie halt einen höheren Aufwand haben. Soll ich dazu eine Auswirkung noch was sagen? Ja, sehr gerne. Ja, also auch zu den Auswirkungen, also was hat's gemacht? Also es hat uns natürlich wirtschaftlich gestärkt. Das muss man ganz klar sagen. Es hat aber auch diese wirtschaftliche Stärkung, auch gerade in der Eurozone, möchte ich nochmal ganz kurz anreißen, ohne da jetzt groß drauf hängen zu bleiben, hat natürlich auch dazu geführt, dass wir der Wirtschaftswachstumsmotor in Europa sind. Das sagt, es hilft uns in dieser Krise unheimlich gut dazustehen. Aber es hat auch den Nachteil, dass unheimlich viele Investitionen, da wir unseren europäischen Brüdern und Schwestern halt ein bisschen davongelaufen sind, auch dafür sorgt, dass bei uns die Investitionen getätigt werden, was sicherlich die Euro-Krise für uns gut macht, aber für andere wenig erträglich. Genau. Dazu kommen ja noch unsere Handelsbilanzüberschüsse, die wir hauptsächlich hatten, Exporte in die Eurozone. Wir haben Handelsbilanzüberschüsse eingefahren inzwischen letztes Jahr. Das heißt, wir exportieren mehr, als wir importieren. Und letztendlich ist es auch so, dass wir damit die Eurozone mit unseren niedrigen Lohnkosten und diesen Investitionen, die eben bei uns hauptsächlich getätigt werden, dann auch destabilisiert haben. Also das ist schon auch einer der Faktoren, weshalb das auch, jetzt nicht hauptsächlich, aber das war schon auch nicht unbedingt so gut für unsere Mitländer in Europa, also für die anderen Länder. Das war schon auch ein Faktor, der da wichtig ist, dass man den mal anspricht, ja. Also wenn ich das mal plakativ oder ich sag mal vereinfacht ausdrücken kann, dadurch, dass wir, ich sag mal, Lohndumping in Deutschland betrieben haben, sind die Firmen aus dem Ausland zu uns gekommen, haben hier produzieren lassen, wir haben es teuer ins Ausland verkauft und die hatten dadurch die wachsenden Probleme, mit denen sie jetzt in der Euro-Krise zu kämpfen haben. Genau, also die strukturellen, genau. Was auch noch interessant ist an der ganzen Geschichte, um wieder mal nach Deutschland zu kommen, was ich jetzt an dieser Stelle auch gerne noch erzählen möchte, gerade im Zuge der Agenda 2010 sind zum Beispiel gerade im Bundestag ganz, ganz viele Beschäftigungsverhältnisse in so atypische Beschäftigungsverhältnisse umgewandelt worden, in Leiharbeitsbeschäftigungsverhältnisse. Da gab es auch Berichte eben von Leuten, die sagen, da sitzen die gleichen Leute wie seit 20 Jahren, aber zu anderen Konditionen und zu anderen Löhnen. Und dass es selbst im Bundestag selber, in der Verwaltung, ganz viele Leute gibt, die aufstocken müssen, die von ihrem Lohn nicht leben können. Und beim Bundestagsfahrdienst war das teilweise ganz schlimm. Die haben morgens ihre Dienstpläne bekommen erst. Die wussten dann, ob sie fahren, wie lang sie fahren, ob sie 4 Stunden fahren, 14 Stunden. Wenn sie nicht gefahren sind oder fahren durften, dann haben sie einfach auch keinen Lohn gekriegt und konnten die wieder nach Hause gehen, haben nichts verdient. Und richtig krass war, dass die bis im Herbst irgendwann jetzt letzten Jahres, also bis vor ein paar Monaten, durften die nicht mal in den Dienstgebäuden auf die Toilette gehen. Und das sind auch so eine Entwicklung auf dem Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt, die meiner Meinung nach ganz klar gegen Artikel 1 unseres Grundgesetzes gegen die Menschenwürde, wo man sagt, also da müssen wir wirklich was machen. Da müssen wir wirklich gucken, dass die Menschen einfach eine existenzsichere Situation haben, dass Leute, Menschen, die arbeiten, dass die von ihrem Lohn leben können und dass die nicht in solchen Situationen sind, wo sie eben morgens nicht wissen, wie der Abend aussieht oder ob sie was verdient haben. Genau, gut, also das ist vor allen Dingen eine ganz schlimme Sache, dass das nicht nur die private Wirtschaft gemacht hat, sondern vor allen Dingen, dass sich auch der Staat daran beteiligt hat. Jetzt zum Beispiel in der Bundesagentur oder in den Jobcentern ist das Problem ja ähnlich, dass Leute wirklich 10 Jahre lang befristet eingestellt wurden und im Prinzip alle 2 Jahre einfach wieder auf einen neuen Arbeitgeber umgemünzt wurden. Sei es auf die Kreise, dann wieder auf die Bundesagentur, dann auf die Post und wo sie alle herkommen. Also, dass man das wirklich auch von staatlicher Seite her total ausgenutzt hat. Also im Prinzip hat sich der Staat, der als Monopolist im Hintergrund war, genauso an diesem ich sag's mal, Jobkarussell, Downward-Spirale beteiligt. Ja, genau. Gut, Ich frage jetzt mal anders, wir haben jetzt ein bisschen darüber geredet, woher es kommt, wie es momentan aussieht. Viele Parteien, ich sag mal, alle Parteien reden ja darum, soziale Gerechtigkeit muss wiederhergestellt werden. Die SPD hat, glaube ich, sogar jetzt das auf ihr Wahlprogramm draufgeschrieben. Ich frage jetzt einfach mal, was wollen wir Piraten und was unterscheidet uns dabei von anderen? Also ganz klar, wie gesagt, unser Wahlprogramm hat drin Mindestlohn, bedingungsloses Grundeinkommen, Abschaffung der Sanktionen bei Hartz IV und die Begrenzung der Leiharbeit. Und ich denke, das ist ein wichtiger Ansatz, wo wir ansetzen sollten. Und unser Grundsatzprogramm geht ja, gerade was das BGE angeht, dann noch einen Schritt weiter. Ja, und übergangsweise, Entschuldige, mach du erst. Mach du bitte. Okay, und übergangsweise natürlich auch die Rente, was ich ganz wichtig finde, mit dem Wegfall der Beitragsbemessungsgrenze und der Zusammenführung, dass wieder alles in einem sozialen System ist. Genau, das ist zum Beispiel ein sehr, sehr guter Punkt. Also, dass man wirklich da auch guckt, wie kann man denn die Rente anders auch noch stärken, als jetzt rein auf eine private Versicherungsindustrie zu setzen, die momentan übrigens Minusrenditen einfährt, ne, mit ihren Riester-Renten. Ja, das Riester-Rentenproblem, das ist ein Problem. Ne? Das ist also nicht so lukrativ, wie man sich das damals verkauft hat. Ich wollte jetzt nochmal auf unsere Grundsatzproblematik nochmal argumentieren. Was unterscheidet uns von anderen Parteien, war die Fragestellung. Also jetzt mal ganz, ich tue mal ein paar Sachen nochmal kurz herauskehren. Wir fordern die Abschaffung von den ALG II, aka Hartz IV Sanktionen. Ja, das fordern wenig Parteien. Ja, die Grünen zum Beispiel fordern nur das Aussetzen dieser Sanktionen. Das bedingungslose Grundeinkommen ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Das hat keine andere Partei, so wie wir es haben, auf dem Schirm. Wir es fordern konkret. Ja, und das ist halt eine ganz andere Sache, um damit umzugehen. Das ist ein ganz moderner Ansatz, für ein modernes Finanz- und Sozialsystem. Dann in unserem Wirtschaftsprogramm fordern wir, dass unsere Wirtschaft mehr demokratischer werden will. Dieser Satz ist vielleicht so ein bisschen nebulös. Ich greife ihn mal jetzt raus, genau wie ich gleich auch noch einen anderen kurz rausgreifen werde. Was verbirgt sich dahinter? Auch die Gedanken, dass man mehr demokratische Strukturen wieder in die Firmen bringen muss. Wir kennen den Betriebsrat, wir kennen die Gewerkschaften und gerade unter der Agenda 2010 haben diese sehr gelitten. Nicht gerade unbedingt wegen der Agenda, das war nicht immer der Hauptgrund, aber generell in dieser Zeit. Immer mehr kleinere Gewerkschaften haben sich gebildet, auch gerade zum Beispiel durch die Leiharbeits- und Zeitarbeitsbuden hier, die ihre eigenen Haustarifverträge gemacht haben, abgeschlossen haben. Und das ganze Gefüge, was man hier in den 60er, 70er, 50er, 60er, 70er Jahren mal hatte, welches Deutschland so stark gemacht hat, dass man halt starke Verhandlungspartner hatte und dadurch auch starke Tarife rausbekommen hat, das ist halt einfach so ein bisschen zerbrochen. Das müssen wir wieder herstellen. Wir haben uns deswegen auch in der neuesten Programmatik zum Beispiel dazu Gedanken gemacht, wie man zum Beispiel den Betriebsrat stärken kann. Allerdings ist diese Programmatik bislang noch nicht ins Wahlprogramm gefunden, steht allerdings für den kommenden Bundesparteitag auf. Eine Sache abschließend, wir haben uns auch im Grundsatzprogramm den berühmt-berüchtigten Satz, dass wir uns dagegen aufleben, Vollbeschäftigung anzustreben. Ja, das ist ein Punkt, den kann man, weiß ich nicht, ich finde den immer ein bisschen unglücklich formuliert, wenn ich den im Grundsatzprogramm sehe, weil man den Leuten erklären muss, was dahinter steckt. Also, in unserer modernen Welt, ja, ist sicherlich die Vollbeschäftigung unser Hauptziel, das zu erreichen. Das wäre total toll, wenn wir das kriegen würden. Aber es ist absolut unrealistisch, das je wieder zu erreichen. Woran liegt das? Wir kriegen die Experten, die wir brauchen in unserer Welt, die viel komplizierter und viel mehr Expertise benötigt, ja, nicht mehr regional aufeinander. Das heißt, wenn wir jetzt alle Deutschen, ja, mal hingehen würden, wir würden jetzt, es gibt ja auch diese Forderung, die auch bei uns heiß diskutiert wird, die 30-Stunden-Forderung, würden wir diese umsetzen, dann hätten wir die Arbeitsplätze geschaffen, die wir bräuchten, um viele Leute aus prekären Arbeitsverhältnissen rauszuholen. 4,5 Millionen, sagte Herr Buntrop, herauszuholen. Wir haben 3,3 Millionen offizielle Arbeitslose, ja, ungeschönt. Und natürlich die prekären Arbeitsverhältnisse kommen noch dazu, wie 450-Euro-Jobs, dann würden wir die also irgendwie alle unterkriegen. Aber das funktioniert nicht, weil das wie so ein Lego-System ist, wie so ein Puzzle. Wir kriegen die regional, halt zum Beispiel hier im Ruhrgebiet, nicht mehr zusammen. Ne? Man merkt das. Um da nochmal vielleicht zu verdeutlichen, wie viele Leute in den letzten 10 Jahren, ja, immer stärker und immer weiter pendeln. Ja, um zu ihrer Arbeitsstätte zu gelangen. Das ist eins der Indizien dafür. Da setzen wir uns und organisieren Lösungen. Will ich gar nicht genau darauf eingehen. Wieder zurück. Deswegen sich stetig dieser Vollbeschäftigungsgedanken hinterher zu hinken, ja, halten wir für eine veraltete Politik, weil es halt nicht mehr erreichbar ist. Und der Hauptgrund dafür ist, wir machen uns absolut erpressbar. Naja, es ist schon genauso, wie du sagst. Also die ganzen, auch die Globalisierung, dadurch, dass wir halt viel Produktion in, oder was heißt wir, viel Produktion wird ins Ausland verlagert. Es gibt mehr Arbeitsteilung auf der globalen Ebene. Und man hat ja auch das Problem, dass einfach viel mehr praktisch automatisiert wird. Das heißt, uns wird immer mehr Arbeit abgenommen, immer mehr Dinge werden von Maschinen übernommen und oder von Computern und gleichzeitig gibt es aber trotzdem immer noch genauso viele Menschen oder sogar noch mehr Menschen. Und also ich finde auch diese Idee mit diesen 30 Stunden bei Lohn, also es gibt sogar die Forderung 30 Stunden Arbeit, 30 Stunden Woche bei vollem Lohnausgleich. Da gab es neulich auch einen Artikel, das ist wohl auch möglich, wenn eben das Geld wäre da. Es ist halt nur eine Frage auch ein bisschen der Umverteilung, ob man dann eben sagt, na gut, da muss man eben gucken, wie das Geld, das existiert, dann entsprechend verteilt wird. Es ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Es ist eine Frage, die wir uns stellen müssen, wie wollen wir in den nächsten 200, 300 Jahren leben? Wollen wir wirklich einfach sagen, die es schaffen, die haben es geschafft, den Rest lassen wir durch ein Raster fallen? Oder setzen uns hin und sagen, wie können wir denn als Gesellschaft, vielleicht sogar als globale Gesellschaft, das wäre mein Favorit auch, dass man einfach das auf der globalen Ebene sogar denkt, wie kann man möglichst den Menschen trotzdem eine die Berechtigung des Existierens sozusagen, naja, also ich meine, zumindest ihnen ihre Existenzsicherheit geben, so dass sie eben nicht erpressbar sind, so dass sie sich auch nicht überflüssig fühlen müssen. Und auch ermöglichen mit der Zeit, die sie gewonnen haben, was ja auch was ganz Tolles ist. Es ist ja gut, dass wir immer mehr Menschen haben, die immer weniger arbeiten müssen, theoretisch. Wenn wir das sinnvoll nutzen, können wir ganz viel kreatives Potenzial daraus ziehen. Damit können wir auch ganz viele andere Probleme noch lösen, zum Beispiel die ganzen ehrenamtlichen Beschäftigungen, die auch wichtig sind, die eine Gesellschaft tragen. Und ich denke, dass das eine super Sache ist, deswegen mit dem BGE, dass man einfach guckt. Das kann auch sehr viel Kultur schaffen, es kann sehr viel Innovation schaffen. Ich glaube persönlich nicht, dass Menschen sich zurücklehnen und einfach nichts mehr tun. Dazu sind sie einfach zu kreativ von ihrem Wesen her. Und ich denke, man müsste das BGE vielleicht aber trotzdem auf einer größeren Ebene als nur national denken, möglicherweise vielleicht europäisch sogar oder weltweit. Das wäre natürlich echt toll, aber ich glaube, davon sind wir noch einen Schritt weit entfernt. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir mit kleinen Schritten anfangen und da gehören halt so Sachen wie Mindestlohn, Equal Pay Regelung und Begrenzung von Leiharbeit und sowas. Das sind natürlich die ersten Schritte in die Richtung. Möchtest du noch was dazu sagen, Christina? Nö, ich fand das gerade sehr ausführlich. Gut. Ja, ich hätte eine Rückfrage, wo ich es gerade so sagt. Wir haben BGE bei uns im Wahlprogramm stehen, im Grundsatzprogramm. Wir haben aber auch Mindestlohn drin stehen. Ich weiß das, aber ich möchte es einmal herausarbeiten für die Zuhörer. Man könnte jetzt ja sagen, das beißt sich. Wenn jeder BGE kriegt, brauchen wir keinen Mindestlohn. Also wäre das so ein bisschen schizophren. Ihr sagtet schon für den Anfang, wie genau sieht die Piratenpartei diesen Punkt? Ja, wir sehen es als Brückentechnologie. Also den Mindestlohn sehen wir als Brückentechnologie. Darüber kann man sich lange streiten. Wir haben es ins Wahlprogramm geschrieben. Was bedeutet das? Also der Mindestlohn, das ist ja auch aktuell auf der politischen Bühne in Berlin aktuelles Tagesgeschäft, wird hoch diskutiert, ist eine notwendige Forderung, dass jeder für seine geleistete Arbeit auch ein entsprechendes Gehalt bekommt. Das ist eine wichtige Sache. Und Und das ist eine Sache, die können wir relativ zügig und schnell umsetzen. Das wäre Gesetzesentwurf, ja, durch beide Kammern fertig. Ja, um das jetzt mal so plakativ zu machen. Wenn man das bedingungslose Grundeinkommen einsetzt, das ist eine riesige Agenda. Ja, das ist geht über die Agenda 2010 von Schröder weit über hinaus, was die Komplexität dieses Projektes anbetrifft. Und sehe ich als ein mittel- bis langfristig angelegtes Projekt, welches über Zwischenstufen größere und kleinere Schritte langsam und stetig verfolgt werden muss. Genau, weil letztendlich, was halt da wichtig ist, es ist ja auch ein Umdenken, was in der ganzen Gesellschaft dann passieren muss. Ne? Also beim BGE geht es ja darum, dass es auch ein ganz anderes Wertesystem hat, was da drunter liegt. Es ist nicht mehr die Leistungsgesellschaft, die Konkurrenzwirtschaft, sondern da sind andere Werte, die eben wichtiger sind. Genau, das wird man auf jeden Fall nicht jetzt in den nächsten 2, 3, 4 Jahren schaffen können, sondern das ist ein langfristiges Ziel. Und in dieser Zeit muss man sich nun mal auch um die Menschen kümmern. Und dafür ist der Mindestlohn natürlich eine sehr gute Möglichkeit. Richtig, also schnell anfangen mit Mindestlohn, bedingungsloses Grundeinkommen als mittelfristig bis langfristiges Ziel, welches über Etappen geht. Und das ist mal kurz zusammenzufassen. Dann gebe ich meinen Bernd wieder ab. Genau, weil ich denke, wir haben jetzt schon grob die Punkte rausgearbeitet, was die Piraten denn so auf der Agenda stehen haben. Wir wollen uns ja auf den kommenden BPT nochmal mit Videokamera zusammensetzen, wenn ich das richtig sehe. Und ich denke, dann wäre es ganz schön, wenn wir da auf die Punkte ein bisschen vertieft eingehen können. Dann könnten wir sie jetzt hier stehen lassen und die Zuhörer könnten dann gespannt auf Mai warten, bis wir weitere Input rausgeben. Was haltet ihr davon? Ja, sehr gerne. Ja, klingt gut. Finde ich sehr gut und ich würde sogar darüber hinausgehend vorschlagen, dass wir relativ regelmäßig, vielleicht einmal im Monat, wenn wir es schaffen, wir uns nochmal zusammensetzen und dann einfach mal so über die aktuellen tagespolitischen Themen und was so aktuell ansteht, einfach mal regelmäßig plaudern und vielleicht so eine Serie daraus machen. Ja, auch super gerne. Wäre ich dabei. Das Krenes hat genug Moderatoren, um das auf jeden Fall zu stemmen, falls ich mal nicht kann. Ja. Gut, dann möchte ich mich auf jeden Fall ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr euch heute Abend die Zeit genommen habt. Ja, danke dir. Auch. Und ich sag mal, um das auch nochmal festzuhalten, für Zuhörer, die von außerhalb kommen, die beiden Damen, Christina und jetzt komme ich nur auf deinen Twitter-Namen. Ich bin so ein Honk. Macht nichts. Pikachu, sag mir deinen richtigen Namen nochmal. Ja, Cornelia Otto. Cornelia, genau, Entschuldigung. Das ist halt bei uns Piraten, wir unterhalten uns so oft über Twitter. Ja, ist ja auch völlig in Ordnung. Also, kannst mich auch Pikachu nennen, das ist alles gut. Also, wie gesagt, Cornelia und Christina, denke ich, werden, wenn ihr uns wählt, wenn ihr die Piraten wählt, die Speerspitze im Bundestag sein. Sehr stark unterstützt von Thomas, der sozialpolitische Sprecher ist. Ich denke, damit haben wir von den Piraten ein sehr gutes Team und ich habe jetzt genug Lob gerudelt. Schönen Abend noch. Ja, schönen Abend. Dir auch. Genau, schönen Abend euch. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.